Eine Veranstaltung zur Bildung des Gedenkkomitees der Demokratischen Republik Kongo für den großen Führer Kim Jong-il fand am 17. November in Kinshasa statt. Und am 18. November wurde im ugandischen Nationalen Exekutivkomitee der Panafrikanischen Bewegung das Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Jong-il gegründet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Lobpreisung seines edlen revolutionären Lebens und seiner unsterblichen Verdienste bedeutungsvoll zu organisieren. Und am 17. November wurde das Südafrikanische Gedenkkomitee für den Generalissimus Kim Jong-il in der Kommunistischen Partei Südafrikas und das Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Jong-il in Norwegen gebildet.